Danach beginnt die Prozession des Gral. 8 junge Mädchen tragen Kandelaber aus kostbarem Metall. 18 erscheinen. Weitere 6 treten später ein. Und Repansen de Scheue trägt den Gral. Insgesamt sind es 25. Die Beschreibung ihres Schmucks, ihrer Umhänge, der Lichter, ihrer jungfräulichen Schönheit ist blendend. Repansen de Scheue ähnelt einer Göttin aus urdenklichen Zeiten. In Wahrheit ist sie eine Priesterin aus der nordischen Tradition, aus einer uralten Seite der Edda entnommen. Sie war die Trägerin der Erfüllung aller Herzenswünsche, ihrer Wurzeln und Blüte, eine paradiesische Sache genannt der Gral, die jede irdische Vollständigkeit verrät, sagt uns Wolfram von Eschenbach. Es gibt auf diesem Fest und bei dem Vorbeimarsch in diesem Valhalla, wo das Feuer Sat-Ur-Nos die Szene beleuchtet, so etwas wie die Darstellung eines Dramas, das sich auf einem anderen Stern ereignet. Die 100 Tafeln mit 400 asketischen Kriegern, den 100 Pagen und Kammerherren, die 25 Jungfrauen, die Tafel in der Mitte, der kranke König, jenseits, obwohl er nicht erscheint, der große Vorfahre Titurel, lässt an eine völlig unbekannte Konstellation denken, vielleicht beherrscht von Saturn mit seinen vielzähligen Ringen, mit noch nicht von der Wissenschaft des Kali-Yuga entdeckten Sternen und Planeten. 100 Ringe, schwarze, unsichtbare Sonnen, schwarze Löcher, die der Ausgang sind. Und das Vorüberziehen der keuschen Sterne Novas mit ihrer Herrscherin, der Jungfrau, Trägerin der zentralen Macht jenes anderen Universums, des Gral. Sie setzt den Gral auf den Elfenbeintisch König Anfortas gegenüber. Die schönen Jungfrauen treten neben Prinzessin Repansen de Scheue, 12 an jeder Seite. Ihre Krone sendet Lichtblitze aus, die nur von dem übernatürlichen Leuchten des Gral übertroffen werden. Es beginnt das Festessen. Jeder Ritter braucht nur an das Getränk oder an die Speise zu denken, die er haben möchte, und die Kelche und Teller füllen sich, ohne jemals leer zu werden. Soma-Trunk, Götterspeise, Amrita, Liköre des ewigen Lebens. Es ist die Gastfreundschaft des Gral. So war es bereits im Valhalla Wotans. Man kann also sehen, dass der Hofkönig Arthurs seine Versetzung in das 13. Jahrhundert ist. Doch dieses fantastische Fest wird von dem unerträglichen Schmerz der Wunde des Königs überschattet. Alle leiden mit ihm. Nicht einmal der Gral kann ihn heilen, sondern nur am Leben erhalten, ohne sein Leiden zu unterbrechen, eine endlose Tatsache. Mehr noch, mit dem Aufflackern des Saturnfeuers im großen Kamin nimmt der Schmerz an Fortas zu. Es wird sodann eine Lanze gebracht, die an den 4 Wänden entlang herumgereicht wird. Die Lanze beginnt zu bluten. Es ist dieselbe, mit der ein Heide an Fortas Geschlechtsteile verletzte und die ein Gift absonderte, das den unheilbaren Brand seiner Wunde erzeugte. Das alles wurde mit großer Verwirrung, Gemütsbewegung und Verwunderung von Parzival mit angesehen. Jedoch, ihm war von Gurnemanz, seinem ersten Lehrmeister, empfohlen worden, keine Fragen zu stellen, seine Worte und Gemütsbewegungen zu kontrollieren. O Unglück! Denn es hätte eine Frage von ihm genügt, als der Gral sich ihm gegenüber befand, um alles zu ändern. Der kranke König würde seine Gesundheit wiedererlangen, das traurige Land Monsalvatsch, die Terregaste, die verwüstete Erde wieder zu blühen beginnen und das Reich Saturns und Rheas, das erste Zeitalter, die Jahrhunderte des goldenen Zeitalters würden wiederkehren. Apollo Wotan würde wieder auferstehen. Und so kam es, dass Parzival die Gelegenheit verpasste, weil er die Frage nicht gestellt hatte. Er tat den ersten und einzigen Hieb mit seinem Schwert, Gedächtnis des Blutes. Welche Frage? Wir werden es nicht erfahren. Es ist so ähnlich wie die mysteriösen Worte, die Wotan in das Ohr des sterbenden Baldur spricht. Erst am Schluss dieser seltsamen Geschichte scheint es so, als ob etwas gesagt worden ist oder gesagt werden sollte. Wir werden uns anstrengen müssen und zu verstehen versuchen, was Wolfram so als ob sagen wird, aber nie sagt. Denn was er sagt, ist so, als ob er nichts sagt. Wir werden sehen. In dem Augenblick, in dem sich die Gralsprozession zurückzieht, das kostbare Objekt mitnehmend, öffnet sich im Hintergrund eine Türe einen Spalt breit und Parzival kann einen wunderschönen Greis erblicken, der auf einem Ruhebett liegt. Es ist Titurel, der erste König des Gral, Großvater von Anfortas und Urgroßvater Parzivals, obwohl dieser es nicht weiß. Er ist der große Vorfahre, der sich noch am Leben befindet, dank der dauernden Gegenwart des Gral. Von nun an ändert sich alles. In einem kurzen Augenblick löst sich die Wunderatmosphäre wie ein Luftgebäude auf, wie eine Blume, die nie vorhanden war, ein reines Erfindungsprodukt. Auf diese Weise geschehen die Dinge des Geistes immer. Sie sind und sind nicht, sie können sein und verschwinden plötzlich für immer, eine Geste oder eine Unterlassung, uns im Zweifel lassend, ob sie jemals vorhanden waren oder niemals sein werden. Dieses edle Buch, dieses Brevier des Helden vom Okzident, der arischen Rasse, welches Parzival ist, zeigt uns auch den Weg des Kriegers im Unglück auf, der sich übertrifft in seinem Zorn und seinem Glauben, in seinem Mut und seiner Ehre, seiner Treue, im Unglück wie in der Niederlage, auch Ergebnisse seines eigenen Adels, seines Standes, eines Wohlgeborenen, der die Frage nicht gestellt hat, weil er den Ratschlägen eines ritterlichen Ehrenkodex treu bleiben wollte, die er von seinem Lehrer erhalten hatte. Sich über sich selbst hinwegsetzend wird Parzival zurückkehren und weiter suchen, nun schon bewusst des Geschehenen und mit der unheilbaren Sehnsucht eines Gralsritters. In jener Nacht hat Parzival böse Träume und einen unruhigen Schlaf. Als er am nächsten Morgen erwacht, scheint die Burg leer zu sein. Er findet seine Rüstung mit den beiden Schwertern, das rote und jenes, das Anfortas ihm geschenkt hatte. Wie man sehen kann, hat der zweite Tod oder die zweite Geburt ihm nicht dazu verholfen, den Gral zu erobern. Er wird wieder ausziehen müssen, um mit dem zweiten Schwert zu kämpfen, das in Wahrheit das dritte ist. In dem einsamen Hof findet er ein gesatteltes Streitross. Parzival steigt auf und verlässt den Platz. Auf dem Roden des hügeligen und engen Weges, auf der verwüsteten Terregaste, entdeckt er die Spuren jener, die dort vor ihm durchgekommen waren, die der Reitertruppen, der Templei, der Wach- und Verteidigungsritter der Gralsburg, deren Lage und deren Eingang er bereits vergessen hat, die sich für ihn verwischt haben. Die Geschichte ist meisterhaft erzählt, sie ist blendend. Die Virtuosität des Autors wird damit bewiesen, dass er nun Parzival verlässt. Dieser kehrt an den Hof Arthurs zurück und trifft dort Gawain, Gawain oder Galwan, seinen Kameraden bei diesem Abenteuer nach der Suche des Grals. Obwohl in der Beschreibung Wolframs eine trübe Figur, der uns nie verrät, wie er von Angesicht aussieht, ist es der Baldur der Geschichte, ein Ritter von hohem Adel und Mut, von dessen Heldentaten in der verwunschenen Burg des Zauberers Klinschur wir noch berichten werden.